Bon dia, bon dia, bon dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hope you guys are happy and full of the life of God. Ich hoffe, ihr seid glücklich und voller göttlichen Lebens. Now, let's continue. Lass uns weitermachen. Why would anyone harm you if you are passionate and devoted to pleasing God? Vers 13. Warum sollte euch jemand schaden, wenn ihr leidenschaftlich und hingegeben seid, Gott zu gefallen? Well, that's an interesting statement. Ein interessanter Satz. For somebody to say who has been persecuted. Von jemandem, der verfolgt wurde. And the Christians then have been persecuted. Und die Christen wurden damals verfolgt. But you know, I find it interesting that he uses the word harm and not hurt. Ich finde es interessant, dass er das Wort Schaden und nicht Verletzen benutzt. You know, there's a big difference if something harms me or something hurts me. Es ist ein großer Unterschied, ob mir etwas schadet oder mich verletzt. And Peter is basically saying, Petrus will damit im Prinzip sagen, look, make it your goal to be passionately devoted to pleasing God. Macht es zu eurem Ziel, Gott leidenschaftlich hingegeben zu sein. But look what he says in the next statement. Doch schau, was im nächsten Satz sagt. But even if you happen to suffer for doing what is right, aber selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr das Richtige tut, you will have the joyful experience of the blessing of God. Werdet ihr den Segen Gottes freudig erfahren? I don't know for sure. Ich bin mir nicht sicher. But I can imagine. Aber ich kann mir vorstellen, that when Peter wrote that, he was remembering the very words that Jesus said. Dass Petrus sich an die Worte Jesu erinnerte, als er das schrieb. Because remember, he walked with Jesus for 3.5 years. Denk daran, dass er 3.5 Jahre lang mit Jesus unterwegs war. So what did then Jesus say to him? Was hat Jesus ihnen gesagt? He said, when they persecute you for my name's sake. Er sagte, wenn sie euch meines Namens willen verfolgen. Then rejoice and jump for joy. Dann freut euch und springt vor Freude. Because great will be your reward in heaven. Denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. And I can imagine that Peter was thinking of what Jesus taught him. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus daran dachte, was Jesus sie gelehrt hat. So that's why he's saying, look, if you live a life pleasing to God, why would people even harm you? Deshalb sagt wenn ihr ein gottgefälliges Leben führt, warum sollten euch die Menschen dann etwas antun, schaden? But should it happen? Sollte es aber doch passieren? Just remember, it will be an incredible, joyful experience of the blessing of God. Denkt daran, ihr werdet den Segen Gottes mit unvorstellbarer Freude erfahren. Do you know, whenever we suffer for Jesus, think about this with me. Immer wenn wir für Jesus leiden, denk mit mir darüber nach. You get a heavenly reward. Bekommen wir eine himmlische Belohnung. Why would anybody then try to run away from persecution? Warum sollte dann jemand versuchen, vor der Verfolgung wegzulaufen? Any Christian who runs from persecution for the sake of Jesus, jeder Christ, der vor der Verfolgung Jesu willen davonläuft, has not understood the reality of heaven. Hat die Realität des Himmels nicht verstanden. Because if you have a reward that lasts for all eternity, why would you run from it? Denn wenn man eine Belohnung bekommt, die bis in alle Ewigkeit hält, warum sollte man davor weglaufen? And obviously Peter had a true conviction of that. Und offensichtlich war Petrus davon wirklich überzeugt. Because remember, he was the one who ran from persecution. Erinnerst du dich daran, dass derjenige war, der vor der Verfolgung davonlief? He was scared to suffer for Jesus. Hatte Angst davor, für Jesus zu leiden. Now things have changed. Jetzt haben sich die Dinge geändert. He ran away once and he knew that's not the way he wants to live life anymore. Ist einmal weggelaufen und wusste, dass nicht mehr so leben wollte. Now he says, hey guys, it's joyful. Jetzt sagt Leute, es ist eine Freude. And then he finishes the sentence like this. Dann schließt den Satz wie folgt ab. And don't be intimidated or terrified by those who would terrify you. Und lasst euch nicht von denen einschüchtern oder beängstigen, die euch Angst machen wollen. Look. Hör mal. I have heard from an evangelist. Ich habe von einem Evangelisten gehört, who has been shot more than 30 times. Auf den mehr als 30 Mal geschossen wurde. He's been left for dead a few times. Ein paar Mal hat man ihn für tot gehalten. And he finds it such a wonderful pleasure to serve Jesus. Dennoch ist es für ihn eine großartige Freude, Jesus zu dienen. Why would we be intimidated by anybody who persecutes us for Jesus? Warum sollten wir uns von jemandem einschüchtern lassen, der uns wegen Jesus verfolgt? You know why? Weißt du warum? Because we have not grasped in our heart what we have in Jesus. Weil wir in unserem Herzen noch nicht begriffen haben, was wir an Jesus haben. You know, if we would really understand, first of all, that Jesus and me are one. Wenn wir erst einmal wirklich verstehen würden, dass Jesus und ich eins sind. That nothing can ever take place in my life that doesn't affect him too. Dass nichts in meinem Leben passieren kann, was ihn nicht auch betrifft. Because him and me are totally one. Weil er und ich vollkommen eins sind. Doesn't Paul say, if God is for us, who can be against us? Sag nicht Paulus. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Every time when we are intimidated by people, jedes Mal, wenn wir von Menschen eingeschüchtert werden, I wonder if it is because we haven't truly understood who we are in Christ. Frage ich mich, ob es daran liegt, dass wir nicht wirklich verstanden haben, wer wir in Christus sind. Or could it be that we need to learn to replace our fear of man with the true fear of God? Oder könnte es sein, dass wir lernen müssen, unsere Menschenfurcht durch eine echte Gottesfurcht zu ersetzen? So the Bible is really warning us not to be terrified or intimidated by people. Die Bibel warnt uns wirklich davor, uns nicht von Menschen einschüchtern zu lassen. I used to be very much so. Früher war das bei mir sehr ausgeprägt. My goodness, I was intimidated by people because I was full of fear of men. Meine Güte, ich war von Menschen eingeschüchtert, weil ich voller Menschenfurcht war. Until I realized it doesn't even make sense to live like this. Bis ich erkannt habe, dass es gar keinen Sinn macht, so zu leben. So stand up for your Jesus. Steh also auf für deinen Jesus. Live a life that's passionately devoted to pleasing him. Lebe ein Leben, das leidenschaftlich darauf ausgerichtet ist, ihm zu gefallen. And should people then oppose you, smile, look at them and say, that's fine. Und wenn sich die Leute dann gegen dich stellen, lächle, schau sie an und sage, das ist in Ordnung. Everything is good. Alles ist gut. Let's never be intimidated or never be terrified by anybody in this earth. Lass dich von niemandem auf dieser Welt einschüchtern oder erschrecken. So many Christians have never fulfilled what God had for them because they're terrified or intimidated. So viele Christen haben nie das erfüllt, was Gott für sie vorgesehen hatte, weil sie Angst hatten oder eingeschüchtert waren. Like the guy who buried the one talent. Wie der Mann, der das eine Talent vergraben hat. I was afraid because you're a hard master. Ich hatte Angst, weil du ein harter Herr bist. Reject intimidation. Lehne Einschüchterung ab. You and Jesus are a majority. Du und Jesus seid in der Mehrzahl. See you tomorrow. Bis morgen.